Geboren wird Gottlieb Daimler als zweiter Sohn des Gastwirts und Bäckermeisters Johannes Daimler und seiner Ehefrau Friederika im süddeutschen Schorndorf am 17. März des Jahres 1834. Im gleichen Jahr erblicken auch der später zu Weltruhm gelangende französische Maler Edgar Degas und der deutsche Philipp Reis, der in der Mitte seiner 20er Jahre das Telefon erfinden wird, das Licht der Welt. Der britische Astronom John Herschel entdeckt in den Weiten des Universums mehr als 2 Dutzend Galaxien. Der Zeitungsverleger James Chalmers erfindet im schottischen Dundee die Briefmarke. Und in Belgien wird mit Hochdruck die erste Eisenbahnlinie auf dem europäischen Kontinent gebaut. Die Menschen bewegen sich noch fast ausschließlich mit Muskelkraft voran. Ihrer eigenen und der von Tieren, die sie vor ihre Wagen spannen oder auf denen sie reiten. Lediglich auf dem Wasser ist es bereits gelungen, Schiffe mit Dampf zu betreiben, und in der Landwirtschaft ruckeln hier und da große stählerne Ungetüme über Äcker und Felder, die ebenfalls von Dampfmaschinen angetrieben und Lokomobile genannt werden. Verbrennungsmotoren hingegen sind noch völlig unbekannt. Von all dem ist im 4000-Seelen-Städtchen Schorndorf der 1830er Jahre nur wenig bekannt. Man interessiert sich auch nicht sonderlich dafür. Die Familie hat andere Sorgen und genug damit zu tun, dem jungen Gottlieb eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Als er 14 Jahre alt ist, rät der Vater in Anbetracht der unsicheren politischen Verhältnisse, wir schreiben das Jahr 1848, Abstand von einer Beamtenlaufbahn zu nehmen und stattdessen ein solides Handwerk zu erlernen. Dem umsichtigen Vorschlag des Vaters folgend, absolviert Gottlieb eine Lehre als Büchsenmacher. Sein Gesellenstück ist eine doppelläufige Pistole. Im Alter von 18 Jahren ist er ein junger Mann voller Tatendrang und hat, untypisch für die Zeit und seine Herkunft, noch lange nicht genug vom Lernen. Im Gegenteil. Die sich rasch entwickelnde Industrialisierung und der immer deutlicher sichtbar werdende technische Fortschritt interessieren ihn brennend. So setzt er seine Ausbildung an der Königlichen Landesgewerbeschule Württemberg fort. Hier fällt dem Wirtschaftspolitiker Ferdinand von Steinbeis die hohe Begabung des jungen Mannes auf. Von Steinbeis sorgt dafür, dass Gottlieb Daimler in den nächsten 4 Jahren eine hochwertige praktische und theoretische Weiterbildung erhält. Anstellungen als Industriearbeiter in Maschinenfabriken gehören ebenso dazu wie die Vervollkommnung seiner Fähigkeiten in Physik, Chemie, Maschinenbau, Geschichte, Volkswirtschaft, der englischen und der französischen Sprache. Sein Förderer sorgt auch dafür, dass er Erfahrungen im Ausland sammeln kann. In Paris arbeitet er in einem Werk, das Bandsägen für Schreiner- und Kunsttischlerarbeiten fertigt. Im Frühjahr 1861 zieht er weiter nach England, dem Zentrum der europäischen Industrialisierung. 2 Jahre lang ist er im Maschinen- und Lokomotivbau tätig. Die Bedingungen sind hart, doch das schreckt ihn wenig. Wenn ich mit meinen Empfehlungen in eine große Fabrik komme, werden mich auch dort keine goldenen Tage erwarten. Denn der Lohn soll, wie ich schon gehört habe, in Manchester nicht sehr hoch sein. Als Zeichner glaube ich, dass ich nicht genommen werde. Und als Arbeiter muss ich jedenfalls fürs Erste den Gehülfen irgendeines alten Arbeiters machen. Solle es mir aber besser gehen, so werde ich es auch ertragen können. Gottlieb Daimler ist jetzt Mitte 20. Immer noch bestimmen Neugier und Wissensdurst seine Tage und Nächte. Und er will mehr, als er zu leisten imstande ist. Nur eines wird mir wohl mein ganzes Leben hindurch im Wege sein. Ich kann nämlich nicht lesen oder studieren, solange ich will. Sondern sobald ich des Abends zu lange sitze oder mich nur ein wenig anstrengen will, so bekomme ich Schwindel. Das Blut steigt mir in den Kopf und trübt mir den Verstand, so dass ich nicht mehr klar denken kann. Und ich muss es wieder meinen Willen aufgeben. Ich komme mir vor wie ein Vogel, dem die Flügel gegeben, der sie aber nicht gebrauchen kann. weil sie ihm gebunden sind. England ist dennoch eine Station seines Lebens, die ihn nachhaltig prägt. Das gesellschaftliche Leben steht ganz im Zeichen einer erbittert geführten Diskussion über das Buch von der Entstehung der Arten. Der Naturforscher Charles Darwin entwickelt darin die Theorie der Evolution. Nicht Gott hat die Artenvielfalt geschaffen, sondern sie ist Ergebnis permanent stattfindender Anpassungs- und Ausleseprozesse in der Natur. Viele Zeitgenossen sind in heller Empörung. Parallel zu dieser hitzig geführten Debatte findet Gottlieb Daimler auf der Weltausstellung den technischen Fortschritt der Menschheit an einem Ort versammelt. Isaac Merritt Singer stellt seine Nähmaschine vor, die alle bis dahin bekannten Modelle in den Schatten stellt. Eine mechanische Waschmaschine ist zu sehen, eine Druckmaschine, eine Rechenmaschine und immer wieder gewaltige Aggregate zur Veredelung und perfektionierten Verarbeitung von Stahl für Kanonen, Lokomotiven, Dampfmaschinen, Schiffe. All das und viele weitere technische Innovationen betrachtet Gottlieb Daimler mit den leuchtenden Augen eines staunenden Kindes und dem begeisterten Verständnis des begabten Technikers zugleich. Er beginnt darüber nachzudenken, welch großartige, noch verborgene Chancen in all diesen Errungenschaften stecken. Inspiriert, ja entfesselt, unternimmt sein kreativer Geist Ausflüge in eine Zukunft, die nur er allein sich vorzustellen vermag. Noch ist nicht klar, wohin genau die Reise gehen wird. Doch den Kern seiner späteren Vision vermuten die, die ihn gut gekannt haben, im Besuch jener Weltausstellung des Jahres 1862. Ein Jahr später ist er zurück in der Heimat und übernimmt den Posten des Ingenieurs in einer Metallwarenfabrik, die Jahre später unter dem Namen WMF weltbekannt werden wird. Eine Zeit lang füllt diese Arbeit ihn aus. Doch bereits zum Ende des gleichen Jahres ist er sicher, reif und bereit für eine neue, größere Herausforderung zu sein. Der Posten als Konstrukteur und Werkstätteninspektor für das Bruderhaus in Reutlingen wird ihm angetragen. Und er akzeptiert. Das Bruderhaus ist eine diakonische Einrichtung für Waisenkinder, in der Sorge getragen wird, dass sie ein Zuhause haben und eine fundierte Berufsausbildung erhalten. Als Gottlieb Daimler seine Aufgabe in den kommerziell wirtschaftenden Werkstätten übernimmt, schreibt er an einen Freund: Wir machen Turbinen, Mühleneinrichtungen, Transmissionen und landwirtschaftliche Maschinen. Unser Geschäft ist in einem verwahrlosten Zustande, aus dem herauszubringen, ich helfen soll. Es ist aber außer mir kein Techniker hier. Und ich habe hier eine schöne Aufgabe, wenn ich die Geduld habe, sie zu lösen. 31 Jahre alt und zum ersten Mal in seinem Leben eine leitende Position bekleidend, denkt er jetzt daran, sich zu verheiraten und eine Familie zu gründen. Seine Auserwählte ist die Apothekertochter Emma Pauline Kurz, die seine Gefühle schon bald erwidert. Die beiden heiraten und werden miteinander 5 Kinder haben, 2 Töchter und 3 Söhne. Im Laufe der 5 Jahre, die Gottlieb Daimler im Reutlinger Bruderhaus arbeitet, lernt er einen weiteren Menschen kennen, der für sein zukünftiges Leben von großer Bedeutung sein wird. Einen jungen Mann von hohem technischen Verständnis und großer handwerklicher Begabung. Der 19-jährige Wilhelm Maybach ist seinerseits beeindruckt vom sicheren und selbstbewussten Auftreten des Herrn Daimler, der für ihn schon bald zur Vaterfigur wird.